lebt wohl hier meine Lieben, die ihr mich hier erfreut, ein Segen hier und wieder in unseres Gottes Haus, ein Segen hier und wieder in unseres Gottes Haus. Ihr Lieben, ich muss scheiden und hab euch treu geliebt, hab Dank für alle Freuden, die ihr mir stets beschert. Habt Dank für alle Freuden, die ihr mir stets beschert. Die Welt wird mich vergessen, doch ihr gedenket mein, lebt wohl all meine Freunde, es muss geschieden sein, lebt wohl all